Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope you are as awake as Daniel is. Ich hoffe, du bist so wach wie Daniel. He is awake and he is ready to go to the gym. Er ist wach und bereit, zum Training zu gehen. Would you believe that he started to go to the gym and doing CrossFit? Würdest du glauben, dass Daniel angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen und CrossFit macht? Did you see? I told you people from this devotional that miracles happen. Ich sagte euch, dass Wunder passieren. The only thing that has happened now is that his attitude needs to change. Das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, dass sich seine Haltung ändert. Because every time he comes back from the gym, jeden Tag, wenn er vom Training nach Hause kommt, I said, how was it? Frage ich, wie war es? I said, was it good? War es gut? He says, no, food is good. Er sagt, nein, Essen ist gut. He said, gym is not good, it's gym. Training ist nicht gut, es ist einfach nur Training. But at least he is going. Aber wenigstens geht er. Good job, Daniel. Gute Leistung, Daniel. That's why the people from our devotions love you so much. Darum lieben dich die Leute von unseren Andachten so sehr. Because a lot of them can identify with you. Viele können sich mit dir identifizieren. Now they love you even more and love me less. Nun lieben sie dich sogar mehr und mich weniger. That's okay. Das ist okay. Look, I'm gonna talk about a really big enemy of the soul. Ich werde jetzt über einen wirklich großen Feind unserer Seele sprechen. Now, I decided to do a long, long, long, long series. Ich entschied, eine wirklich lange, lange, lange Serie zu machen. And I tell you why I decided that. Und ich sage dir, warum. Because we've spent so much time talking about what Jesus did on the cross, the new covenant, all of that. Wir haben viel Zeit damit verbracht, darüber zu sprechen, was Jesus am Kreuz tat, den neuen Bund, all dies. Never will I stop teaching this truth. Ich werde nie aufhören, diese Wahrheiten zu predigen. But I realized something which is very unfortunate. Ich realisierte etwas, das sehr bedauerlich ist. That people ignoring other truths. Dass Leute andere Wahrheiten ignorieren. Gee, like I've said it to you many times. Ich habe dir oft gesagt. A basically one part of the letters of the New Testament are teaching us who we are and what happened to the cross. Dass grundsätzlich die Hälfte der Briefe davon erzählen, wer wir sind und was am Kreuz passierte. And another part is teaching us how to live. Und die andere Hälfte lehrt uns, wie wir leben sollen. And if we ignore the part how to live and only focus on the part what happened. Und wenn du die Hälfte ignorierst, wie du leben sollst und du dich nur darauf konzentrierst, was geschah, our lives will never achieve the purpose that Jesus died for us. Werden unsere Leben nie den Zweck erfüllen, wofür Jesus gestorben ist. You know, people, Christians are usually more concerned about the enemy called the devil than they're concerned about the enemies of the soul. Die Christen sind in der Regel mehr besorgt über den Feind namens Teufel als über die Feinde der Seele. The devil is defeated, but the enemies of the soul are all around you. Und der Teufel ist besiegt, jedoch die Feinde der Seele sind alle um dich herum. Like the ones we've talked about, bitterness. Wie diejenigen, über die wir gesprochen haben. Bitterkeit. Of power. Liebe zur Macht. These are the real enemies that you have to be careful of. Diese sind die wahren Feinde, mit denen du vorsichtig sein solltest. Today I'm going to talk about one that is so powerful. Heute spreche ich über einen, der so machtvoll ist. That this enemy can completely take you out of your purpose in God. Dass dieser Feind dich vollkommen aus der Absicht Gottes bringen kann. What do you think what that enemy is called? Okay. Wie denkst du, heißt dieser Feind? I'm going to give you a few seconds to think. Ich gebe dir ein paar Sekunden, um nachzudenken. You can even guess. Du kannst sogar raten. And see if you can guess. Und sehen, ob du es herausfindest. All right, here is that enemy. Der Feind heißt? It's called self. Selbstmitleid. Feeling sorry for yourself. Wenn du dir selber leid tust. You know, I have come to a clear conviction a long, long, long time ago. Weißt du, vor langer, langer Zeit bin ich zur Überzeugung gekommen, that this is one of the biggest enemies of the soul. Dass dies einer der größten Feinde der Seele ist. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because in the spiritual world there are smells, sounds, colors. In der geistigen Welt gibt es Gerüche, Klänge und Farben. You know, at our last school of the prophetic and supernatural. In unserer letzten Schule der Prophetie und dem Übernatürlichen. We all together and just talking about the things of the spiritual world and the things of God. Waren wir zusammen und sprachen über die geistige Welt und über Gott. Suddenly a fragrance entered the room. Und plötzlich kam ein Duft in den Raum. So strong. So stark. In the beginning it was only me who could smell it. Am Anfang konnte nur ich ihn riechen. It was a fragrance of a mixture of orange, lemons and incredibly beautiful flowers that I didn't even know which flowers they were. Es war ein Duft aus einem Gemisch von Orangen, Zitronen und unglaublich schönen Blumen, dass ich nicht wusste, welche Blumen es waren. And I quickly perceived it's not a natural smell. There was nothing around it that could have produced the smell. Und sehr schnell nahm ich wahr, dass es kein natürlicher Duft war. Nichts um uns herum konnte diesen Duft erzeugen. It was a smell from the spiritual world. Es war ein Duft von der geistigen Welt. So we began to welcome it and open our hearts and a whole bunch of students began to smell it. Wir begannen ihn willkommen zu heißen und unsere Herzen zu öffnen und die ganze Gruppe der Studenten konnte ihn riechen. Es war so schön. So in the spiritual world there are good smells and there are bad smells. In der geistigen Welt gibt es gute und schlechte Gerüche. And here is what I would like you to understand. Und folgendes möchte ich, dass du verstehst. The smells actually attract either demons or angels. Die Gerüche ziehen entweder Engel oder Dämonen an. You see, these demons, they feel so welcome and at home in very bad smells. Die Dämonen fühlen sich in schlechten Düften willkommen und zu Hause. And the angels are repulsed. Und die Engel werden abgestoßen. And it works the other way too. Und umgekehrt funktioniert es auch. The angels feel so attracted by good smells and the devils, the demons, they feel so repulsed by just bad smells. Die Engel fühlen sich durch gute Gerüche so sehr angezogen und die Dämonen fühlen sich durch gute Gerüche so sehr zurückgestoßen. For instance, zum Beispiel, when you're going through very, very difficult times, wenn du durch sehr, sehr schwierige Zeiten gehst, if you feel sorry for yourself, und du dir selber leid tust, du dich bemitleidest, from your spirit, from your inner being, terrible smells go out. Kommen von deinem Geist, deinem Innen her, schreckliche Gerüche heraus. You can't smell it. Du kannst es nicht riechen. But the spiritual world smells them. Jedoch die geistige Welt kann es. People who've learned to live in the spiritual world and when they go by you, they can smell them too. Leute, die gelernt haben, in der geistigen Welt zu leben, können es riechen, wenn sie an dir vorbeigehen. We all go through difficult times. Wir gehen alle durch schwierige Zeiten. This is something that a lot of Christians do not understand. Das ist etwas, was viele Christen nicht verstehen. We choose the emotions of our heart. Wir wählen die Emotionen von unserem Herz. So when you go through difficult times and you accept and even give in to these negative emotions of self. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst und du diese akzeptierst und diesen negativen Gefühlen von Selbstmitleid nachgibst, you are literally radiating out of you a repulsive smell that attracts demons. Dann strahlst du wortwörtlich einen abstoßenden Geruch aus, der Dämonen anzieht. Think about that. Denk darüber nach. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.